plötzlich Rassist übelster Sorte, Fremdenfeind, Grundgesetzfeind, was auch immer. Es ist doch heller Wahnsinn. Genauso Hunden, Mongolen, wenn sie damals mit Gewalt kamen, ist das alles schlimm gewesen. Wenn sie in Touristenbussen kommen, voll her, Touristenbus leer zurück und dann hier Sozialhilfe kassieren, dann ist das in Ordnung auf unsere Kosten. Das ist doch heller Wahnsinn. Da waren die ja damals noch ehrlicher, die haben sich immer mit Raub das genommen, die mussten ja noch was tun, um sich das anzueignen. Heute müssen sie ja nicht mehr was riskieren. Ja, damals die Türken, Mongolen, Hunden, die haben was riskiert. Die haben auch zum Teil eine auf die Schnauze gekriegt und sind Kopf kürzer gemacht worden, wenn sie uns angegriffen haben. Heute riskiert doch keiner mehr was, wenn er als Asylbewerber hierher kommt. Er riskiert allerhöchstens, ins Flugzeug gesetzt zu werden, zurückgeflogen zu werden auf unsere Kosten. Das ist der Punkt. Der müsste in Straflager rein und für die zu dem Lohn, den Strafgefangener kriegt, 80 Pfennig die Stunde, müsste er seinen Rückflug erarbeiten. Ja? Moore entwässern. Hier die ganzen verkommenen Bauten wieder aufbauen und. Umweltschutz, also Mülldeponien klarieren und all solche Geschichten. Es gibt eine Menge. Atommüllendlager entsorgen und all solche Sachen. So. Für 80 Pfennig die Stunde. So, und das wird ihnen angedroht. Es wird gesagt, ihr habt einen Monat Zeit zu verschwinden. Und wenn ihr einen Monat noch da seid und werdet aufgegriffen ohne Aufenthaltsgenehmigung, dann arbeitet ihr für euren Rückflug, für 80 Pfennig bei diesen Dingen. Dann möchte ich mal sehen, wie viele Ausländer wir dann noch hätten nach einem Monat. Das möchte ich dann mal wissen. Und das kommt über alle deutschen Sender, das kommt also über das Tagesschau, die ganzen ausländischen Funkstationen und, kommt das rein. So. Und dann wird der Bundesgrenzschutz für Razzien eingesetzt und da wird jeder, der ein bisschen anders aussieht, wird dann entsprechend kontrolliert. Und wenn er seine Sache nicht hat, dann darf er seinen Rückflug erarbeiten. So, dann soll ich mal sehen. Dann schreit die Welt eine kurze Zeit, das ist ganz klar. Genauso wie sie über Nigeria geschrien hat. Die haben mit Knüppeln 2 Millionen Gastarbeiter in 2 Wochen rausgetrieben an die Grenze. Mit Knüppeln richtig rums, bums, bums. Die mussten also laufen. Sie über die Grenze gejagt, wann waren sie weg? Wild, barbarisch, unmöglich, schlimm, geht doch nicht. Ja, und heute hören Sie nichts mehr davon. Die 2 Millionen sind aber weg. Die Probleme haben Sie nicht mehr. Die haben gesagt, wir haben keine Arbeit mehr für die. Schluss aus, Feierabend, weg. So. Und so wäre das hier auch. Ist ja ganz legal. Warum sollen wir für die Kosten aufkommen? Die sollen für die Kosten aufkommen. So ganz klar. Und Sie haben uns ja nun jahrelang ausgeplündert. Warum sollen Sie es noch künftig ausplündern dürfen? Da können Sie mal wertvolle Arbeit in Atomkraftwerken tun. Jeder nimmt dann noch so ein kleines Steinchen von so einem abzubauenden Kraftwerk mit ins Gepäck mit. So als Präsent für die Heimat, ja, dann sind wir das Problem auch noch gleich los. So, das heißt also. Man muss nur den Willen haben, es zu tun. Nur ich sag mal, und deswegen sehen Sie mich hier so schmunzeln, ich habe früher sehr viel verbissener geendet. Sie sehen mich hier schmunzeln, das ist einfach so die lokale Bedeutung hier, dass ich mich in Mitteldeutschland befinde und dass ich mich also in einem Land befinde, und das ist jetzt wieder ganz speziell den Mitteldeutschen unter uns gesagt, in einem Land befinde, wo man 53 aufgestanden ist, für die Freiheit gekämpft hat, wo man 69, 89 aufgestanden ist, für die Freiheit gekämpft hat, unter Einsatz des eigenen Lebens und wo man hoffentlich auch noch mal ein drittes Mal aufsteht und für die Freiheit kämpft, selbst wenn es riskant wird. Die Westdeutschen sind oftmals so verblödet, so verdummt, die haben zu viel Westfernsehen geguckt und zu viel Programme vom Westfernsehen geguckt. Die sind so verdummt, dass es da verschüttet ist. Vieles von dem, was man eigentlich wissen sollte und was man hier, weil man das Feindbild Russland und Sowjets immer hatte, sich noch praktisch hat bewahren und erhalten können. Hier denkt man noch viel vernünftiger, viel verständlicher als in diesem krusen Westdeutschland, wo die amerikanische Umerziehung viel geschickter als die Russen das gemacht haben. Die haben mit Holzhammermethode gehalten. Die Amerikaner haben es ganz geschickt gemacht. Die haben Kader ausgebildet, die damit ganz geschickt, da wurden psychologische Tests gemacht. Wie kann ich am besten die Deutschen von ihrer früheren Aufstellung umbringen? Da gibt es Direktiven, wie man das am besten macht. Nicht durch Fremde, sondern durch Deutsche. Die müssen und dann nicht alles schlecht machen, sondern langsam anfangen. Erstmal fängt man an und macht nur die Nazis schlecht und dann geht es weiter mit Bismarck und mit Friedrich dem Großen und Luther und. Das geht dann immer so schäppchenweise, bis man die ganze Geschichte im Griff hat und kaputt gemacht hat. So geht das. Ja, hier ging das mit der Holzhammermethode. Da hat man einfach, wie ich gehört habe, hier ein wunderschönes Theater gesprengt, weil also das sorbische Theater, das man daneben gebaut hatte, zu wenig Besucher hatte. So, und dann wurde ja das slawische gefördert und dann hat man ein wunderschönes Renaissance-Theater in die Luft gejagt hier in der DDR. Gut, Das war untaktisch unklug, ja. Das hätten die Amerikaner im Westen nie gemacht und ihre Gefolgsleute. Ist ja blöde, sagt jeder sich, was? Funktionsfähiges, gutes Theater wird gesprengt, was benutzt wurde, nur deswegen, um dem sorbischen Theater Besucher zuzutreiben. Es ist doch heller Wahnsinn, ja. So dachte ein vernünftig Denkender. Hätte man im Westen nie gemacht. Hätte man ganz anders gemacht. Man hätte in dieses andere Theater irgendwelche Dreckstücke reingebracht, irgendwelchen modernen Schwachsinn, Beckett oder sowas, wo irgendwelche zwei Leute sitzen und Schwachsinn. Einer reden einfach nur und das hat überhaupt keinen Sinn und Verstand. Dann wären die Leute rausgegangen. Wir schon im sorbischen Theater haben wir ein Volkstheater gemacht, ja? So richtige humorvolle Stücke oder so. So hat man das im Westen gemacht. Viel geschickter. Und dann, wenn die das alles nicht mehr gewollt hätten, dann hat man das dicht gemacht und dann hätte man es verfallen lassen. Und dann hätte man irgendwo mal das Dach kaputt gemacht, hätte es reinregnen lassen, bis es so verrottet ist und hätte dann irgendwann gesagt, also jetzt geht es leider nicht mehr, jetzt könnt ihr sehen, alles Schwamm drin, alles kaputt, geht nicht mehr. So hätte man es im Westen gemacht, viel geschickter. Und das ist deswegen jetzt an die Mitteldeutschen, ihr müsst die Westdeutschen so ein bisschen entschuldigen. Die haben ja wirklich, es ist wirklich so, die können, ein Teil von denen kann nichts dafür. Die sind wirklich 40 Jahre lang sind sie viel geschickter bearbeitet worden, als ihr seid. Das muss man den Westen nachsehen. Ich sage das jetzt mal so ganz einfach. Ich sehe das ein bisschen objektiv. Ich bin enttäuscht über manches, was im Westen ist, aber ich sehe eben auch diese perfide Art der Umerziehung. Perfides, jetzt die Rassenfragen beispielsweise. Es gibt ein extra Buch im Klett-Verlag für Lehrer, wie man also rassische Einstellungen ändern kann. Und die haben gesagt, beispielsweise, wie mache ich das? Haben die Untersuchungen gemacht? Wie kann ich es am besten machen? Es gibt ja Onkel Toms Hütte, kennt ihr vielleicht auch. Der arme Neger wird ausgepeitscht. Ich habe das auch mal gelesen, habe Tränen geweint als Junge. Nein, der arme Neger, furchtbar. Es hat leider nicht gewirkt. Also ich muss sagen, vielleicht habe ich auch eine Aversion gekriegt, deswegen weiß ich nicht. Aber jedenfalls, auf viele wirkt es ja wie Tagebuch der Anne Frank und. Also die ganzen Gehirnwäschegeschichten, das wirkt ja bei manchen. Also Onkel Toms Hütte hat man also vorgelesen, einmal so 8- und 9-Klässlern. Und hat dann das verschieden auch gemacht. Teilweise Teile vorgelesen und viel diskutiert, teilweise nicht und. Und dann hat man es Älteren vorgelesen und es ist alles diskutiert. Und heraus kam Folgendes. Onkel Toms Hütte ist prima für die vor der Pubertät, also so bis 12 ungefähr. Aber auch nicht, wenn man zu viel diskutiert. Das ist schlecht. Also sonst sind sie immer für diskutieren, aber da nicht. Es müssen große Kapitel vorgelesen werden im Zusammenhang. Und da muss kollektiv Unmut oder Beifall geäußert werden. Das ist die richtige Sache, um Einstellungen zu äußern. Und das führte dazu, dass diese Schüler, das war zum Zeitpunkt, als die Kongo-Krise war und da die Neger Nonnenklöster abschlachteten, dass dann also diese Schüler zur Auffassung gelangten, die Nonnen müssten irgendwas getan haben, um die Neger zu reizen. Denn Neger sind ja an sich gut und gute Menschen. Und es kann also gar nicht sein, dass die hier was gegen die Nonnen haben können. Vermutlich hätten die sich obszön dargestellt oder irgendwelche Geschichten oder die Neger also beschimpft als Untermenschen oder sowas. Da muss ein Grund dahinter gewesen sein. Das heißt, gegen die eigene Rasse haben sich gestellt und hinterher war es so, dass das Wertbild so umgefällt wurde, dass die Neger als besser angesehen wurden als die Weißen. Das war vor der Pubertät. Gut, da war Onkel Toms Hütte gut. Nach der Pubertät ist es negativ. Wenn man da Onkel Toms Hütte bringt, bringt man die Leute sogar gegen die Neger auf, weil man merkt die Absicht und ist verstimmt. Es ist so penetrant, dieses Buch von der Harriet Beecher Stowe. Die hat im Übrigen nie Neger gesehen. Die hat in Nordstaaten gelebt. Die kannte die Südstaatenverhältnisse nicht. Ist von vorn bis hinten wie Raumschiff Enterprise. Also wirklich nicht Zusammenhänge mit der Realität sind zufällig und nicht beabsichtigt. Ja? Also beabsichtigt war sie schon, aber reiner Zufall. Das heißt also, da merken die, das ist penetrant und dann geht es nicht. Aber was macht man nun mit den älteren Schülern nach der Probe? Steht da auch. Da sagt man, es geht darum, bestimmte Nachrichten selektiv auszuwählen. Beispielsweise diese Nonnennachricht wird weggelassen. Ja, die bringt man also nicht, die kommt nicht rein. Stattdessen kommt irgendwo, dass also irgendeine Schwarzenkirche in den USA angezündet worden ist vom Ku Klux Klan oder irgendein Neger wurde gelyncht, weil er angeblich eine Weiße umgebracht hätte, aber das war er gar nicht, das war ein Weißer und solche Geschichten. Solche Nachrichten bringt man rein. Man lässt die Fakten für sich selbst sprechen, steht da. Aber sie müssen natürlich ausgewählt werden. Denn wenn das Nonnenkloster wieder drin ist, ist das ja nun nicht erwünscht. Dann könnten die ja irritiert werden in ihrer Auffassung zu den Negern. So, Fakten für sich selbst sprechen und dann über diese Fakten sprechen und die Diskussion nicht abschweifen lassen auf andere Gebiete, sondern auf diese Fakten begrenzen. So ist es dann richtig. Und dann glaubt der Schüler, er sei selbst zu dieser Auffassung gelangt. Und dann gelingt es einem, sein Weltbild über die Neger entscheidend zu ändern. Also es wird mit ganz perfider Art und Weise werden Lehrer unterrichtet, wie sie auf diesem Gebiet und natürlich auf anderen Gebieten